meinen Arm. Trag mich auf deinen Schwingen in die Ferne, ins Land der 100.000 goldenen Sterne. Dort find ich all das Schöne, was ich so lang schon ersehne. Frühling, Frühling, nimm mich in deinen Arm.